Deutschlandfunk. Kommentar. Im Rechtsstreit um Mängel am Bundeswehr-Standardgewehr G36 hat das Bundesverteidigungsministerium heute eine klare juristische Niederlage erlitten. Das Landgericht Koblenz gab einer Klage des Herstellers Heckler & Koch statt und stellte klar, dass es keine Gewährleistungsansprüche sieht. Das Ministerium erweckt eine Berufung gegen das Urteil. Hören Sie dazu einen Kommentar von Rolf Clement. Heute würde ihr das wohl nicht mehr passieren. Als Ursula von der Leyen im Winter 2013 das Bundesverteidigungsministerium übernahm, wollte sie klare Zeichen setzen. Eines davon, die ständigen Probleme mit Waffensystemen, bringt sie unter Kontrolle. Und da passte es sehr gut, dass sie im neuen Amt eine Studie vorgefunden hat, dass unter ganz bestimmten Bedingungen, unter Laborbedingungen, die Treffgenauigkeit des Gewehrs G36 nach mehreren hundert Schuss abnahm. Es kam hinzu, dass dieses Gewehr von der Firma Heckler & Koch hergestellt wurde, die sehr aggressiv um Aufträge wirbt und deswegen umstritten ist. Also traf man einen unpopulären Geschäftspartner und konnte sich von den Vorgängern absetzen. Schnell wurde entschieden, dass weitere Gewehre des Typs G36 nicht beschafft werden sollten. Und so wurde in der Folge der ersten Entscheidung beschlossen, das Gewehr auszumustern ab 2019, denn dann erst ist frühestens das neue Gewehr da. Eine besonnene Strategie war dies nicht. Denn die Soldaten haben überall in der Welt das Gewehr gelobt. Einfach zu handhaben, nicht zu schwer, effektiv im Einsatz. Eine unabhängige Untersuchung in Berlin hat das bestätigt. Die Laborergebnisse sind im Einsatz eben nicht immer maßgebend. So kam es zum Rechtsstreit, den das Landgericht Koblenz nun entschieden hat, jedenfalls erst einmal. Das Gewehr erfüllt die Bedingungen, die seinerzeit in der Ausschreibung gefordert wurden. Das Gewehr wurde 1996 eingeführt, in der Zeit der Stabilisierungseinsätze, in der niemand damit rechnete, dass die Bundeswehr sehr schnell in Kampfeinsätze verwickelt würde. So ist das G36 ein typischer Fall dafür, dass Waffensysteme aus den letzten beiden Dekaden für die Herausforderungen heute nicht immer optimal geeignet sind. Das gilt nicht nur für das G36, es gibt noch mehr, was die Bundeswehr damals bestellt hat und das jetzt auf dem Hof steht. Es ist so gesehen eine Folge der in den 1990er Jahren erfolgten Umrüstung der Bundeswehr auf die damaligen Anforderungen. Das hat die 2013 neue Verteidigungsministerin mit ihrem damals neuen Umfeld im Leitungsbereich nicht in voller Schärfe erkannt. Da wurde der dringende Wille, sich von den Vorgängern abzusetzen, zu einer Falle. Das Urteil heute wird von vielen als Schlappe für die Verteidigungsministerin gesehen. Ja, angenehm ist das Urteil nicht. Und für einen möglichen Schadensersatz fehlt die Grundlage. Heckler & Koch wird sich damit auch an der Ausschreibung für das neue Gewehr beteiligen dürfen. Das alles gefällt der Ministerin naturgemäß nicht. Sicher waren die Ereignisse um das G36 ein Grund dafür, dass die Ministerin ihre Vorgänge und deren Entscheidungen nun sachlicher bewertet. Sie sollte jetzt nicht über den Gang in die nächste Instanz nachdenken, sondern unter dieses auf lange Sicht in der Politik Affärchen einen Haken machen.